Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter du Mensch, schaue zu den Ammonitern. Sprich gegen sie. Dritter sagt zu den Ammonitern, hört auf Gott. Ihr habt über meinen Tempel gelacht. Ihr freutet euch über die Zerstörung von Israel. Vierter, ich gebe euer Land den Menschen aus dem Osten. Sie werden dort wohnen. Sie essen eure Früchte und trinken eure Milch. Fünfter, ich mache die Stadt Rabba zu einem Platz für Kamele. Schafe werden dort wohnen. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Sechster, ihr habt in die Hände geklatscht. Ihr habt mit den Füßen gestampft. Ihr habt euch über Israel gefreut. Siebter, deshalb werde ich euch bestrafen. Andere Völker werden euch ausrauben. Ich vernichte euch. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Achter, Gott sagt, Moab denkt, dass Juda wie alle anderen Völker ist. Neunter, deshalb öffne ich die Grenzen von Moab. Ich zerstöre ihre Städte. Zehnter, ich gebe das Land den Menschen aus dem Osten. Niemand wird mehr an die Ammoniter denken. Elfter, ich werde Moab bestrafen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Zwölfter, Edom wollte Rache an Juda. Sie haben böse Dinge getan. Dreizehnter, deshalb werde ich Edom bestrafen. Ich töte Menschen und Tiere. Das Land wird wie eine Wüste sein. Vierzehnter, mein Volk Israel wird Edom bestrafen. Edom wird meinen Zorn spüren. Fünfzehnter, die Philister wollten Rache. Sie hassten Israel schon sehr lange. Sechzehnter, deshalb werde ich die Philister bestrafen. Ich vernichte die Menschen am Meer. Siebzehnter, ich werde sie hart bestrafen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin.